Sehr schön, sehr schön. Danke, ich weiß, ich, ja, Sie meinen es ja gut mit mir, nicht wahr? Vielen Dank, ja. Also fangen wir gleich an, ja? Sehen Sie einen Unterschied zwischen einem Griechen und einem Rehmann, nicht wahr? Die Griechen konnten aus Rehmann trinken, nicht wahr? Aber die Rehmer konnten nicht aus Griechen trinken. Moment! Und jetzt kommt's. Zwischenruf eines Sachsen. Warum nicht? Also, na, jetzt geht's das richtig los. Jetzt komm, jetzt fange ich erst an. Ich mache ein Stichwort, habe ich geschrieben. Gänse. Ja, nun frage ich Sie ehrlich. Kennen Sie mich alle her? Ja. Also gut, nicht wahr? Also ein Flüchtling kommt aus der DDR, nicht wahr? Wird gefragt. Nun sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich geflohen? Nur aus politischen Gründen, ja? Nee, das nur gerade nicht. Mhm. Aha, keine Arbeit gehabt, nicht wahr? Also das kann ich nur auch nicht sagen, nicht wahr? Mhm. Zu wenig verdient haben Sie. Hm, hab ich recht? Nee, also das wäre gelogen. Ich, wenn ich das behaupten täte, das wäre gelogen. Na, aus irgendeinem Grund müssen Sie doch niedergemacht sein, nicht wahr? Nur freilich. Sehen Sie mal, ich könnte einen Dialekt nicht mehr hören. Ja, dazu möchte ich zunächst einmal feststellen, nicht wahr, dass wir gar keinen Dialekt haben, nicht wahr? Wir sprechen zwar anders, als wir schreiben, aber das ist bei anderen auch nicht viel anders, nicht wahr? Also, zum Beispiel die Engländer, nicht wahr, die schreiben ohne und sagen wann. Ne? Na bitte, und die Franzosen, die sagen... Na bitte, nicht wahr? Die Franzosen sagen Bordeaux und sagen Bordeaux, nicht wahr? Ja. Und wir schreiben... Ich kann Sie nicht verstehen und sagen tun wir, was? Ja, du musst, sehen Sie mal, was ein Dialekt, ich war in Paris, Frankreich, ja, ich sag's absichtlich, man kann nicht wissen, ich war, also in Frankreich, in Paris, ich war, na, so ein Restaurant, ja, hat mich ein Ober bedient, der sprach perfekt Deutsch, ich war. Ich hab gefragt, sagen Sie mal, mein Gustav, warum können Sie so gut Deutsch, wie kommt denn das? Nur sagt er, jedes Jahr kommen die Leute aus Leipzig, ja, aus Dresden, ja, und da habe ich es gelernt. Nun, da habe ich natürlich gleich gelobt, ist doch klar, nicht wahr? Sehr schön haben sie das gemacht und vollkommen ohne Akzent. Herr Doktor, Sie müssen mir helfen, nicht wahr? Hm? Mein Mann, ich war, der ist ganz böse dran. Der bildet sich nämlich ein, der ist ein Pferd. Morgens wird er. Mittags will er Hafer haben, nicht wahr? Und abends muss ich den mal beschlagen. Na, ey, Frau Bibs, das ist aber ein schwieriger Fall, nicht wahr? Die Behandlung wird sehr teuer. Oh, oh, oh. Das macht nicht der Doktor. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Er gewinnt ja jeden Sonntag beim Derby. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, als ich meinen 15-jährigen Neffen in Striptease-Lokal mitgenommen habe, nicht wahr? Die Dame auf der Biene war schon so gut wie ausgezogen. Da fing der Bruder fürchterlich an zu flennen. Ich wollte ihn beruhigen. Was hast du denn? Warum willst du denn, hä? Ach, weißt du, Mutter hat mir mal gesagt, wenn ich eine nackte Frau sehe, dann werde ich zur Statue erstarren. Sie hat rechts, fängt schon an. Ach, nun, das ist der schönste, nicht wahr? Der schönste sächsische Witz, nicht wahr? Es gibt Othello im Theater. Das bekannte Stück mit der Desdemona. Der Logenschließer schüttelt den Kopf. Oh, die Logen sind leer. Ob Desdemona das Gagen einbringt? Du Oma, wir haben jetzt in der Stadt ein Eros-Center. Ja, das ist mir egal, nicht wahr? Ich bin bei der Pro immer gut bedient worden. Vom Vaterschaftsgericht, das finde ich auch schön hier, vom Vaterschaftsgericht sagt so eine lange Bohnenstange von Mädchen, also Herr Richter, ich bin regelrecht vergewaltigt worden. Was denn, sagt der Richter, von so einem kleinen Mann? Das müssen Sie im Gericht näher erklären. Hm? Naja, also ich stehe so am Herd, nicht wahr, und koche die Suppe, ne? Da kommt der Kleine mit so einem großen Kochtopf, aha, und da hat er sich aufgestellt, oder? Nee, Herr Richter. Den hat er mir über den Kopf gestülpt und dann hat er sich an den Henkel hochgezogen. Du hör mal drauf. Das ist so, was ich praktisch vorstelle, nicht wahr? Mal gleich ausprobieren zu Hause. Also, ich hab gehört, du hast so tollen Erfolg bei Frauen. Wie machst du denn das? Das kann ich dir erklären. Also, ich sitze mit ihr auf dem Kanapee, ne? Dann betupfe ich die Stirn mit Champagner und dann küsse ich sie ihr ab, ja? Und dann betupfe ich das Näschen mit Champagner, dann küsse ich es ihr ab, nicht wahr? Und dann betupfe ich den Mund mit Champagner und küsse den Mund ab. Kannst du mir folgen, ja? Als nächstes betupfe ich den Busen mit Champagner, dann küsse ich ihn ab. Dann betupfe ich, du sag mal, kann man das auch mit Bier machen? Ja, eine ganz andere Methode hat ja mein Freund, nicht wahr? Der sitzt in meiner Kneipe, ich nenne ihn Dimitrov. Der sitzt in der Kneipe und dann guckt er sich um nach dem Mädchen, nicht wahr? Nehme ich Dimitrov oder nehme ich Dimitrov oder nehme ich Dimitrov? Ja, doch, doch. Meine Füße schwellen mir immer so an. Nun, das ist Wasser, mein Gutster. Wasser, reines Wasser, nicht wahr? Aha, nun, da habe ich immer so Schmerzen in der Galle, nicht wahr? Steine, mein Gutster. Leider Steine. Ja, und da kann ich mir nicht merken, Herr Doktor. Kalk, mein Gutster. Kalk, reines Kalk, nicht wahr? Nun, das passt ja prima in meine Pläne. Jetzt brauche ich bloß noch eine Baugenehmigung. So, und jetzt kommt der Dip der Woche, nicht wahr? Also, hören Sie mal zu, nicht wahr? Der Dip der Woche heißt, sindchen Sie, ohne Gewissensbisse, denn ohne Sünde keine Reue, nicht wahr? Ohne Reue keine Tränen. Ohne Tränen keine Taschentücher, ohne Taschentücher keine Textilindustrie, nicht wahr? Ohne Textilindustrie keine Weltwirtschaft, ohne Weltwirtschaft keine Völkerverständigung, nicht wahr? Ohne Völkerverständigung gibt's Krieg, nicht wahr? Krieg wollen wir nicht, also deshalb singen Sie, ja? In Altersheim, um was ganz anderem zu reden, nicht wahr? Im Altersheim unterhalten sich drei alte Damen. Sehen Sie, ich bin 75, ne? Ja, sehe aber noch immer aus wie 50, ne? Nur ich werde 80, aber hören und sehen kann ich noch wie ein junges Mädchen. Ja, da triumphiert die dritte, ja, aber ich, schauen Sie mal, ja, ich bin schon 90. Ja, und immer noch Jungfer. Toi, toi, toi. Was ganz aktuell ist, ich war, haben Sie gehört, das Benzin wird auch teurer. Das macht nichts, ich danke sowieso immer für 30 Mark. Sie Freundin im Skiurlaub am Abend. Nun, was machen wir? Nehmen wir eine Schlaftablette, gehen ins Bett und dann nehmen wir eine Pille und gehen an die Bar. Neulich hatte ich meinen Kollegen, halt besucht, nicht wahr? Und eine schöne Wohnung, sagt er, hast du, oh, ja. Bloß ich sehe keine Uhr bei dir. Das brauche ich ja nicht, nicht wahr? Ich habe eine Trompete. Nur das verstehe ich nicht. Nur ganz einfach, nicht wahr? Wenn ich wissen will, wie spät es ist, nehme ich die Trompete, gehe auf den Balkon und blase, nicht wahr? Nun, irgendeiner wird schon das Fenster aufmachen und schreien. Welcher Idiot bläst nachts um 2:30 Trompete? Also, man soll es doch nicht für möglich halten, nicht wahr? Sachen gibt's. Die Frau Lehmann ist schon dreimal verheiratet gewesen, nicht wahr? Und ist immer noch Jungfrau. Sagst du? Ja. Nur der erste Mann war Architekt, nicht wahr? Der plante bloß immer. Der zweite war Musiker. Der spielte bloß immer. Und der dritte war Maurer. Der sagte immer, morgen fangen wir gleich an. Ach ja, Schwimmen ist ja was herrlich, nicht wahr? Na, ja, gestern war ich zum Beispiel in der neuen Badeanstalt. Sehr schön. Ist aber auch sehr teuer. 2 Mark, nicht wahr? Die Kassiererin wollte mir eine 10er-Karte für 15 Mark verkaufen. Nee, sag ich, nee. Das mach ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob ich in 10 Jahren noch lebe. Also ich kann mir nicht helfen, nicht wahr? Meine Mutter ist ein Pharisäer. Nun, das ganze Jahr nimmt sie die Pille und zu Weihnachten singt sie ihre Kinderlein Gommet. ja, Besuch. Du musst jetzt schon lachen, nicht wahr? Also kommt eine Nonne in den Himmel. Na, wo soll sie sonst hinkommen? Ja, also kommt eine Nonne in den Himmel. Petrus sagt, wer sind Sie denn? Drauf die Nonne, ich bin die Braut Jesu. Petrus fragt den Erzengel Michael, sag mal, hast du gewusst, dass er hier nur heiraten will? Nur hört mal, sie halten mich wohl für dumm, nicht wahr? Zerbitsch mir, schrie der Richter. Machen Sie bloß keine Witze. Sie wollen mir doch nicht weismachen, nicht wahr? Dass Sie die gefundene Brieftasche für die Eichne angesehen haben. Nur das nicht, Herr Richter, die Brieftasche nicht, aber die Geldscheine kam mir so bekannt vor. Der Zuchtbulle Hannibal. Ist auf der Viehkuppel, ja, die Kühe auf dem Nebenkuppel, die necken ihn immer, ja. Hannibal, komm lieber. Hannibal sagt, nee, es geht nicht, der Stacheldraht, der ist viel zu hoch, nicht wahr? Hannibal, nun versuch's doch bitte, Hannibal, komm lieber zu uns. Hannibal nimmt Anlauf, nicht wahr? Springt und ist Riem. Die Kühe freuen sich. Fein, Hannibal. Mu, sagt der Bulle. Kinder, ihr könnt Hanni zu mir sagen, der Ball hängt im Stacheldraht. Da wir gerade bei der Landwirtschaft sind, ich warte. Ja, war es bei euch in Sommerferien auch so heiß? Nur heiß ist gar kein Ausdruck. Die Bauern mussten sogar den Hühnern Eis zu fressen geben, damit sie keine gekochten Eier legen. Herr Doktor, sagen Sie mal, haben Sie nicht... Herr Doktor, nur ganz im Vertrauen, ich meine, ich kann es nicht so laut sagen. Haben Sie nicht gegen Duphilis? Was meinen Sie, Duphilis? Was ist denn das? Duphilis? Eiferbübsch, das kenne ich nicht. Duphilis? Nur wenn Sie das so lange hätten wie ich, würden Sie auch nicht mehr Sie dazu sagen. Wir bleiben noch ein paar Takte über der Landwirtschaft, nicht wahr? Das ergiebige Thema, Also die Magd kommt zur Bäuerin. Wo ist denn der Bauer? Na, auf dem Feld. Wo soll er sonst sein, nicht wahr? Was willst du denn? Ne? Ich kriege ein Kind vom Opa. Alpha Bibsch. Und was nun? Ja, nun geht's mir ums Geld, nicht wahr? Ja, da kann ich dir leider auch nicht helfen, das weißt du nicht. Ja, also für den Bullen nimmt der Bauer 60 Mark, für den Eber 40, was er für Opa nimmt, das weiß ich nicht. Die Masseur kommt nach Hause. Masseur, wissen Sie ja, Masseur. Ich meine nicht Französisch. Masseur heißt meine Schwester. Ich meine jetzt einen richtigen Masseur, ja? Also Masseur, ja? Masseur kommt nach Hause. Stell dir vor, sagt er zu seiner Frau, ich habe einen neuen Kunden. Der ist auf dem ganzen Körper tätowiert. Nee, das glaube ich nicht, sagt sie. Nee, bestimmt, das gibt's ja gar nicht. Eine Stelle wird schon untätowiert geblieben sein, ich war. Einfach bliebst du, glaubst mir doch. Nee, unter bestimmten... Ich werde es ja sagen, nicht wahr? An der bestimmten Stelle hat der Adam drauf tätowiert. Das glaube ich dir nicht. Also muss ich mich selbst überzeugen. Das nächste Mal vertrete ich dich. Ja? Als das nächste Mal vom Massieren kommt, die Frau vom Masseur, nicht wahr? Du hast recht. Er ist überall tätowiert. Aber an der gewissen Stelle, da steht nicht Adam, sondern Amsterdam. Das ist etwas gemischt Warenhandlung, geht's nicht, oder? Also beim Tanzen sagt Else, nur was soll denn das? Egal, nimm doch mal die Knie da weg, nicht wahr? Was heißt hier Knie? Das ist er. Was denn zum Ginzlerball willst du? Lass es lieber bleiben, nicht wahr? Die Kinzler sind ein lockeres Fältchen, glaubt deiner Mutter. Da findest du einen, der zeigt dir die Wohnung, nimmer, dann fällt er über dich her und dann hast du deine Ehre verloren. Nee, Mutter, hab keine Sorgen. Nee, ich lass mich nicht verwalchen. Nee, pass schon auf. So, am nächsten Morgen. Mutter, es war genauso, wie du gesagt hast. Mutter, du bist ein bisschen anders. Erst haben wir getrunken, nicht wahr? Dann haben wir getanzt. Hat er mir die Wohnung gezeigt. Erst die Küche, das Wohnzimmer, Schlafzimmer. Und dann? No. Dann bin ich über ihn hergefallen. Und jetzt hat er seine Ehre verloren. Wir sind auf dem Land. Na, Karlchen, die waren die Pferdchen auf dem Land. Ja, im Großen und Ganzen sehr schön. Bloß der Hahn war gerade krank. Die Hühner mussten ihn immer tragen. Sag mal, hast du auch so eine Angst vor der Hochzeitsnacht gehabt? Nun, sondern ich war doch sehr jung, nicht wahr? Hab ganz einfach meine Mutter gefragt, nicht wahr? Du weißt, wie es in der Hochzeitsnacht so zugeht, was ich machen muss, nicht wahr? Brauchst nur die Hand auf den Bauch zu legen und sagen, ich liebe dich, sagt die Mutter. Und das hat sie mir alles so verraten, nicht wahr? Alles andere macht sie ganz alleine. Das habe ich auch so gemacht. Habe ihr die Hand auf den Bauch gelegt und gesagt, ich liebe dich. Sagt sie, tiefer Liebling, ich liebe dich. Treffen sich zwei Tierisches jetzt immer, treffen sich zwei Regenwürmer. Na so allein, Frau Regenwurm? Was macht denn Ihr Mann? Du, das zum Angeln. Ja, nun, da wir gerade bei Wasser sind, nicht wahr? Ich habe entschieden, bei Wasser, nicht wahr? Ich habe mir meine Badewanne an den Zaun gezogen, nicht wahr? Wissen Sie wozu? Nur meine Frau ist so leichtsinnig, die schwimmt immer so weit raus. Ja, Antje und Tim unterhalten sich über den Sport. Mein Bruder ist der schnellste von allen, ja? Der läuft die 100 Meter in 7 Sekunden, ja? Nur es gibt ja gar nicht. Der Weltrekord liegt doch bei 10 Sekunden. Nur es mag schon sein, meint Antje gleichmütig, ja? Aber mein Bruder geht in der Abkürzung. Die Zeiten haben sich geändert. Zwei Weiße werden im Urwald von Kannibalen gefangen genommen. Sie stehen zitternd vom Häuptling. Nun glaubt er im Ernst, dass er bei uns doch in Kochtopf landet? Nee, wir sind schließlich zivilisiertes Volk, nicht wahr? Wir haben von Ihrem Land schon so viel Entwicklungshilfe bekommen. Nee, bei uns wird nur noch gegrillt. Aber gerade bei Kannibalen sind, nicht wahr? Eine Kannibalenkompanie marschiert vorbei, sagt der eine. Was ist denn, haben Sie jetzt weiße Offiziere? Nee, das ist die Marschverpflegung. Ja, da habe ich jetzt einen von der Medizin, nicht wahr? Ja, die Medizin hat ja was ganz Neues erfunden. Die Kammersänger-Operation. Kennen Sie nicht, Kammersänger-Operation? Nee. Herr Doktor, kann man es enger machen? Du, Baba, stör mich nicht. Du, Baba, du sollst mich nicht stören. Sollst du doch reden, wenn du gefragt bist, nicht wahr? Nur du frag mich doch mal, ob Mama die Treppen runtergefallen ist. Der Deutschlehrer konjugiert. Ich gehe nicht, du gehst nicht, RCS geht nicht. Wir gehen nicht, ihr geht nicht, sie gehen nicht. Na, wiederhole, was ich eben gesagt habe. Es geht überhaupt keiner. Schläfst du schon? Ja, ein Spät, ja, das ist ein Nachtziegler. Ja. Schläfst du schon? Sagt die Ehefrau zu ihrem Mann. Nee, du weißt, der Nerzmantel im Schaufenster. Also ich habe gelacht, wie ich den gelesen habe, ja. Ich war Peter, bemüht sich im Bauern, ein Auto zu verkaufen, nicht wahr? Der will aber nicht. Nun stellen Sie sich vor, wie Allmanns aussieht, wenn Sie in die Stadt müssen und Sie kommen auf eine Kuh angeritten, nicht wahr? Nun, das ist auch nicht alberner, als wenn ich versuche, das Auto zu melken, hm? Der Egon klingelt. Die Wirtin öffnet. Verzeihen Sie, ich möchte gern zu Gerda. Die ist ausgezogen. Nur das macht nichts. Wir sind schon lange intim. Während einer Verjüngungsoperation wurde alter Mann auf dem Operationstisch sehr unruhig, nicht wahr? Das kann man ja verstehen. Was haben Sie denn? Sagt er. Der Doktor, nur beruhigen Sie sich schon, nicht wahr? Die Schmerzen sind gleich vorbei. Nee, ich habe keine Angst. Ich habe nur Angst, dass ich zu spät in die Schule komme, sagt der Opa. Der Herr sogenannter besten Gesellschaft kommt überraschend von der Geschäftsreise zurück und ertappt seine Frau in den Arm eines anderen Mannes, nicht wahr? Das kommt ja öfter vor. Gnädige Frau, sagt er streng, ja, Sie werden verstehen, dass es zwischen uns aus ist. Sie kehren sofort zu Ihrer Mutter zurück und ich werde Ihre Pension festsetzen. Aus gesellschaftlichen Gründen kann ich mich nicht scheiden lassen, das kann ich mir einfach nicht leisten. Aber ich möchte, dass Sie sofort mein Haus verlassen. Ich kann nicht mehr mit Ihnen unter einem Dach leben. Und Sie, mein Herr, Sie können wenigstens aufhören, während ich rede. Auf einer Insel lebten seit vielen Jahren ein Schiffsbrechier. Ne? Eines Tags wird in einem Bierfass eine nackte Frau an Land geschwemmt. Der Einsame zieht sie heraus. Und als er sich einigermaßen erholt hatte, sagt sie, weil sie mir das Leben geschenkt haben, nicht wahr, werde ich ihnen etwas schenken, was sie seit Jahren entbehren mussten. Da tut der Mann einen Schrei des Entzückens. Wollen Sie etwa sagen, dass im Fass noch Bier ist? Zwei kleine Mädchen gehen in den Kindergarten. Sagt die eine, ich habe gestern ein Präservativ auf der Promenade gefunden. Sagt die andere, was ist eine Promenade? Kennen Sie übrigens das Gegenteil von Getz von Berliching seiner beriebten Aufforderung? Ich küsse Ihre Hand, Madame. Bravo! Sag mal, kannst du mir einen Satz mit Mutter Erde sagen? Nee. Mutter Erde fortgehst, machst du mal noch eine Bimme, nicht wahr? Abendausgabe, neueste Zeitung, 30 Pfennige, nicht wahr? Abendausgabe, 30 Pfennige. Na, hören Sie mal, Sie, da steht doch 20 Pfennig drauf. Na, Sie müssen nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, nicht wahr? Im Fenster einer Blumenhandlung steht, lass Blumen sprechen. Sachse betritt den Laden. Guten Morgen. Kann ich bei Ihnen einen Kaktus kaufen, der Papa sagen kann? Da wir gerade bei Pflanzen sind, nicht wahr? Zu Weihnacht steht die ganze Familie unterm Tannenbaum. Die Lichter brennen, es war so schön. Von der Stereoanlage ertönen schöne Weihnachtslieder, nicht wahr? Da flüstert der kleine Egon. Du, Baba, stimmt's, dass die Leute in Dresden und Leipzig so arm sind, dass sie die Weihnachtslieder selber singen müssen? Ja, das Jahr der Frau ist auch Gott sei Dank vorbei, nicht wahr? Jetzt hab ich wieder zu Hause die Hosen an. Gestern habe ich meiner Frau gesagt, in 5 Minuten habe ich heißes Wasser. Was soll ich sagen? In 5 Minuten stand das heiße Wasser da. Wozu hast du das heiße Wasser gebraucht? Na, zum Abwaschen natürlich. Herr Doktor, sind Mohrrieben wirklich gesund für die Augen? Nur freilich. Oder haben Sie schon mal gerade Nickel mit Brille gesehen? Du, ich weiß schon, wie man Kinder kriegt, sagt das 8-jährige Kindchen Inge, nicht wahr? Das ist so alter Hut. Ich weiß schon, wie man Gene kriegt. Ach ja, was wollen Sie noch? Es ist Feierabend. Ich wollte eine Lebensversicherung abschließen. Wir sind doch ziemlich alt für die Lebensversicherung, nicht wahr? Ich bin 80. Na, also dann bis morgen. Ich weiß, es ist Feierabend. Nee, es geht nicht. Morgen ist Sonnabend, nicht wahr? Na, kommen Sie mal Montag. Es geht auch nicht. Mein Vater hat Geburtstag, nicht wahr? Zum Geburtstag meines Vaters, nicht wahr? Da muss ich schließlich... Ach, was denn? Vater haben Sie auch noch? Wie alt ist denn der? Nur das 100. Du gratuliere. Also gut, dann kommen Sie am Dienstag. Nee, es geht auch nicht. Da heiratet mein Großvater, nicht wahr? Also das halte ich den Kopf nicht aus, nicht wahr? Der Großvater ist auch noch da. Wie alt ist denn der? Na, ist 120. Was denn, der will heiraten? Was heißt denn hier will? Er muss. Da streiten sie. Da streiten sich Zwillinge, nicht wahr? Ja. Nun spiel dich bloß nicht auf, nicht wahr? Nur weil du deinen Kopf eine halbe Stunde früher rausgesteckt hast, nicht wahr? Das hört die Oma. Was hast du eben gesagt? Nun rechte dich auf, Oma. Ich meine doch aus dem Teich. Also mir ist es wirklich unbegreiflich, Kinder sind, ich war, ist immer schön, Kinderwitz sind immer was Schönes, ich war. Mir ist es also unbegreiflich, wir haben 4 Kinder, alle blond, und jetzt nach 10 Jahren kommt noch so ein Nachtsägling, ich war, der hat rote Haare. Und weder meine Frau noch ich sind rothaarig. Ich habe einen Arzt gefragt, der meint, ich hätte wohl Rost im Lauf. Über ganz was anderes, nicht wahr? 2 Hasenmütter treffen sich. Nur Frau Lampe, wie geht's noch Familie? Danke, ich kann nicht klagen. Ja, ihren Jüngsten habe ich so lange nicht mehr gesehen. Wo steckt denn der eigentlich? Ja, wissen Sie, auf den bin ich ganz stolz, nicht wahr? Hat Karriere gemacht. Ist in der Stadt. Prima Posten als Nerz. Ja, und da wir gerade bei Tieren sind, nicht wahr? Habt ihr schon gewusst, dass die Russen die Katzen abschaffen wollen, nicht wahr? Ja, die Katzen sollen in Russland verboten werden. Sie können es nicht vertragen, wenn die immer Mau, Mau, Mau. Also eine Bäuerin wird vom Pferd erschlagen. Nach 3 Tagen fragt der Pfarrer den Bauern, sagen Sie mal, sind dann viele Beileidsschreiben eingetroffen? Nee, eigentlich nicht, aber viel anfragen, ob mein Pferd zu verkaufen ist. Nun, Mäxchen. Sag mal, Mäxchen, wie gefällt dir denn deine Tante Irma? Ja? Ja? Und die hat doch jetzt ein neues Schwesterchen gekriegt, nicht wahr? Ja, oh, das Schwesterchen ist ganz prima, nicht wahr? Das macht mir sehr viel Freude, das Schwesterchen. Nur ist fürchterlich dumm. Wer denn? Die Tante Irma, nee, das Schwesterchen. Man kann ja alles in den Mund stecken, was man will, nicht wahr? Ein Käfer, Regenwürmer, Fliegen, sie frisst einfach alles. Oh, jetzt was... Jetzt habe ich was über die moderne Malerei, nicht wahr? Wenn Sie Verständnis dafür aufbringen wollen, nicht wahr? Einen Moment sich gefasst. Also, die moderne Malerei, nicht wahr? Darüber muss ich was erzählen. Die Anfänge dieser Kunst, nicht wahr? Erklären sich damit, dass die Künstler damals noch zu arm waren, um sich Brillen zu kaufen, nicht wahr? Als sie dann genug Geld für die Augengläser hatten, war schon zu spät, denn na, nun wurden die Sehstörungen bereits fantastisch bezahlt, nicht wahr? Haben Sie auch getrennte Schlafzimmer? Ja, wir haben jetzt getrennte Schlafzimmer. Ja, was machst du denn, wenn du mal Lust hast auf deine Frau? Nur dann pfeife ich, nicht wahr? Aha, ist ja auch schön. Aber wenn deine Frau nur Lust hat, na, kommt sie zu mir und fragt, ob ich gepfiffen hab. Die Bauer kommt zum anderen und sagt, ich war, also vergessen Sie es mit dem Pfeifen, ich war, also jetzt kommt was vom Bord, was Bäuerliches, war. Die Bauer kommt zum anderen und sagt, ich hab mal einen Eber gekauft, der ist so träge, nicht wahr? Der liegt den ganzen Tag im Stall. Die Säue interessieren den überhaupt nicht. Du warst nicht beim Tierarzt. Nur freilich, Das will ich dir doch gerade erzählen, nicht wahr? Der hat mir ein Pulver gegeben, dreimal täglich. Du, der Ebach kommt überhaupt nicht mal runter von den Säulen, nicht wahr? Du, wie heißt denn das Zeugs? Das weiß ich auch nicht, aber es schmeckt nach Pfefferminz. Ja, das fand ich auch sehr komisch, ja. Neulich war ich auf dem Nudistenball, ja. Neulich war ich auf dem Nudistenball. Also, es war sehr schön. Nee, es gewippelte kein Kostümzwang, nicht wahr? Alles so als Adam und Eva. Und sogar die Bedienung. Mhm. Ja. Also, ich bestelle mal Bier und frage, haben Sie auch was zu essen? Sagt die Kellnerin. Moment, meine Fräulein, ich habe kein Wort verstanden. Warum nuscheln Sie so? Ich habe einen Mund voller Wechselgeld, nicht wahr? Irgendwo muss ich es ja lassen. In der fabelhaft eingerichtete Fleischerei kommt ein älterer Herr und verlangt für 60 Pfennig Gehacktes, nicht wahr? Nun, Sie haben richtig gehört, für 60 Pfennig Gehacktes, nicht wahr? Der Meister bedient zufällig selbst, packt den Pfund Gehacktes ein, legt zwei Würstchen dazu und halb Pfund Speck, nicht wahr? Als er nach war, sagt die Schlachtersfrau, also mir fehlen die Worte. Was fällt denn dir ein, hm? Alles für 60 Pfennig, so einen alten Knacker? Wenn du fertig wirst, will ich dir was sagen, nicht wahr? Ich weiß schon, warum ich das mache. Das war nämlich mein alter Klassenlehrer, hm? Und wäre der mich nicht in der Quarta hätte sitzen lassen, wäre ich heute Akademiker, nicht wahr? Du Papa, kannst du deiner Tochter mal erklären, was ist ein Zähtchen? Ein Zähtchen? Mhm, ja, also hör mal doof, ja? Also ich werde das erklären. Du gehst über die schöne Wiese, Blumenblien, Vögel zwitschern, Wäsche auf der Leine. Plötzlich kommt der Windstoß und weht die Wäsche durcheinander. Das Häschen hängt auf dem Baum und das Hemdchen liegt auf der Wiese. Was machst du denn, hm? Nun hebe ich das Hemdchen hoch und das Häschen runter. Siehst du, das ist ein Zähtchen. Damit passiert deine Schwester immer noch mit dem Hermann, dem Tenor. Nee, die hat jetzt einen Bass, der kann tiefer. Ja, mein herzlichen Glückwunsch zum Familiennachwuchs. Was ist es denn? Ein kleiner Junge? Nee. Ein kleines Mädchen? Erraten. Der Schulze hat sich in der Sauna verirrt, nicht wahr? Ja. Und kommt in die Damenabteilung. Steht plötzlich die junge Dame vor ihm, sagt er verlegen, Verzeihung, mein Name ist Schulze. Angenehm, ich bin Frau Miller. Es freut mich. Nur das sieht man, Herr Schulze. Opa sagt, auf der Reeperbahn geht er spazieren, nicht wahr? Sagt, nur, was soll's denn kosten, meine Süße? Hm? Nur 100 Mark im Bett und 25 auf dem Teppich. Na, hier hast du 100, nicht wahr? Nur klar, Opa, im Bett ist doch gemütlicher. Na, was heißt hier Bett? Viermal Teppich, bitte. Sag mal, ist eigentlich ein Unterschied zwischen... Gibt's eigentlich einen Unterschied zwischen Onanie und Bumsen? Im Prinzip nicht, aber beim Bumsen lernt man mehr Menschen kennen. Ja, es ist Macht der Gewohnheit, nicht wahr? Hm? Sagt der Bestattungsübernehmer, wie er das Bordell verlässt. Wollen Sie noch mal sehen? Ein Herr betritt einen vornehmen Club, nicht wahr? Mitglied, mein Herr? Nur glauben Sie, ich komme ohne? Jetzt ein ganz. Das ist ein ganz harmloser jetzt, nicht wahr? Treffen Sie zwei Freunde, ja? Wie geht's, Geschäft? Nur gut, sagt er, ich bin zufrieden. Hm? Ich verkaufe jeden Morgen meine zwei Brieftauben. Die stolze Mutter, nicht wahr, zeigt der Freundin die Wohnung, ja? Und hier ist das Zimmer meines Sohnes. Oh, das ist ja herrlich eingerichtet. Ja, wunderbar. Was sind das für Teller, für Becher? Das sind die Preise, die mein Sohn gewonnen hat. Der ist nämlich Herrenreiter. Ja, das verstehe ich nicht. Mein Sohn ist auch schwul, aber Preise hat er noch nicht gemacht. Ja, junger Mann möchte heiraten. Weiß aber nicht, welche von den Freundinnen, nicht wahr? Darum fragt er die Mutter, was für Berufe haben die beiden, nicht wahr? Zwei Freunden hast du, ja? Ja? Aha. Naja, also die eine Sprechstundenhilfe, nicht wahr? Und die andere ist Lehrerin. Nur der du mich fragst, sagt die Mutter, ich würde die Lehrerin vorziehen. Die Sprechstundenhilfe sagt immer, der Nächste bitte. Und die Lehrerin meint, jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal. Also wie ist unser Karlchen, nicht wahr? Karlchen muss endlich mal aufgeklärt werden. Mhm. Naja, es also ist schließlich schon 8. Also gut, wer sagt's denn? Also ich doch nicht. Das ist Männersache. Na gut, also nur bitte, ja. Von mir aus. Was soll ich denn da machen? Was soll ich ihm erklären? Ach, naja, erzähl ihm was von Schmetterlingen oder von den Bienen oder irgendwas, der schon einfallen, nicht wahr? Am Abend geht der Baba zu Karlchen ins Zimmer. Du Karlchen. Hm? Du Karlchen, kannst dich erinnern, nicht wahr? Wie die Mutter neulich verreist war. Hm? Da haben wir uns doch die Frau Krause mit der Tochter eingeladen. Ja? Naja, es war eine tolle Nacht, Papa, was? Ich am nächsten Tag in der Schule, ich war erschöpft und müde, ich war, was war sehr schön, ich war. Ja. Freilich, ne? Aber hör mal drauf. Die Mutter besteht darauf, ich soll dir erzählen, die Schmetterlinge und die Bienen, die machen es genauso. Also neulich haben wir uns ein Gummiwerk angesehen, nicht wahr? Abgesehen vom Gestank, Krach ist das da. In diesem Werk, sagt der Meister, werden Gummis hergestellt. Na eben, Gummis, nicht wahr? Also, in der Schweiz sagt man Verhüterli, ne? Also, Sie wissen, was ich meine. Und diese Maschinen, die machten immer ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Das müssen Sie wissen, jedes zehnte Stückchen kriegt vorne ein Loch rein. Sonst könnten wir nämlich keine Schnuller verkaufen, nicht wahr? Sagen Sie mal, Fräulein Miller, wie laufen Sie denn so komisch rum? Was haben Sie denn da, hä? Ach, nicht weiter, Herr Direktor. Wissen Sie, ich bin im FKK-Verein. Heute Abend haben wir Stiftungsfest. Da habe ich mal ein paar Lockenwickler eingedreht. Ah ja. Im Frühjahr steigt die Sennerin auf die Alm. Im Sommer steigt der Senner eher nach, nicht wahr? Und im Herbst wird abgetrieben. Ja, trotzdem, das möchte ich auch sagen, nicht wahr? Trotz Emanzipation, man muss gerecht sein. Der Mann gibt doch in der Liebe immer mehr als die Frau. Hm? Hab ich recht? Na klar, die Frau gibt 6 und der Mann gibt 8. Gestern war ich im Wald spazieren. Man muss doch mal was für die Gesundheit tun, nicht wahr? Plötzlich stieß ich auf einen Ameisenhaufen. Das ist ja unwahrscheinlich. Tausende von kleinen Ameisen. Wie kommt denn das, dass die sich so schnell vermehren? Hm? Ich habe meinen großen Bruder gefragt. Wissen Sie, was der sagt? Weil es so kleine Gummis nicht gibt. Oh. Ein Gynäkologe geht auf die Reeperbahn. Ein Portier animiert. Bei uns gibt's Nackte. Alles nur Nackte, sagt der Gynäkologe bei mir auch. Gerti, Gerti tanzt mit ihrem Freund, nicht wahr? Ein hübscher junger Mann. Zwei Freundinnen gucken neidisch zu. Guck mal, doller Mann, hm? Vor allem im Profil. Ne, ne, ne? Es kann auch ein Schlüsselbund sein. Auf der Party sagt ein Mädchen zum anderen, du kommst du mal mit nass? Ich muss ja meine Hose ausziehen. Ist mir jetzt zu warm. Ja, ich hab gar keine erst angezogen. Steck mir schließlich keine Watte in die Ohren, wenn ich ins Konzert gehe, nicht wahr? Kennen Sie auch die musikalische Oper? Das ist der fliegende Holländer, nicht wahr? Wissen Sie warum? Da singt sogar ihr Schiff. Naja, und die langweiligste Oper ist der Freischütz, ja? Da gähnt sogar der Abgrund. Mein Freund heißt Günther, ja? Günther ist in Sachsen ein seltener Name. Das kommt nämlich daher, wenn die Mutter einen Sohn hat, der Günther heißt, und sie ruft ihn zum Essen vom Spielplatz, Günther, aufkommen, hat sie die ganze Stube voller Günther. Na, Frau Müller, wie geht's denn Ihrem Mann? Was heißt, wie geht's? Nicht geht mir. Nur sagen Sie bloß. Na, ich ja. Er ist 300% impotent. Was sind 300%? Das verstehe ich nicht. Na, 100% war er schon immer, aber gestern ist er die Treppe runtergefallen, hat sich den Finger gebrochen und eine Zunge abgebissen. Zwei Touristen sitzen in Afrika auf dem Landungssteg, nicht wahr? Der so weit ins Meer reinreicht. Baumen die Beine, nicht wahr? Plötzlich taucht die Krokodil auf und beißt ihm eines Bein ab. Reißt radikal weg, das eine Bein. Um Himmels Willen, das Krokodil hat mir das Bein abgebissen. Welches? Keine Ahnung, die Biester sehen doch alle gleich aus. Der Thomas ist mit seiner jungen Frau auf der Hochzeitsreise. Sie übernachten im vornehmen Hotel und am nächsten Morgen studieren sie die Speisekarte. Er fragt nur, mein Schätzchen, was möchtest du denn? Ha? Ach, Liebster, du weißt nicht, was er am liebsten mag, ja? Nur freilich weiß ich das, aber wir müssen doch schließlich mal essen, nicht wahr? Kennen Sie ein Barbier von Sevilla? Nee. Nee, mein Mann rasiert sich selbst. Ihr Pärchen hat sich gerade kennengelernt, nicht wahr? Du, ich mach dich ganz gern leiden, nicht wahr? Mhm. Wie hieß denn du? Nur Dorchen. Oh, das klappt ja großartig. Ich bin's Fick-Dorchen. Angeklagter, was habe ich Ihnen bei der Entlassung neulich gesagt? Ne? Nur ich habe gesagt, dass ich Sie nie wiedersehen will, nicht wahr? Da waren Sie doch ganz kess und haben gefragt, wieso? Wären Sie versetzt, Herr Richter? Und da haben Sie schon wieder eingebrochen. Was heißt das, nicht wahr? Ne, es muss bei mir eine Krankheit sein, nicht wahr? Ja, immer wenn ich einen Geldschrank sehe, kriege ich einen Brechreiz. Ne, Fräulein Schingmal, ganz ehrlich, was würden Sie tun, wenn Sie im Wald von dem Lustmolch angesprochen werden? Hm? Nun, also ich werde die Hose runterziehen, ganz einfach. Na, hören Sie mal, das ist aber doch... Nun, lassen Sie mich mal zu Ende reden, ja? Ich werde einfach die Hose runterziehen und laufen. Was meinen Sie, wer schneller ist? Heini wird von der Tante Nutte angesprochen. Tante Nutte kennen Sie, ja? Tante Nutte, ja? Heini also wird von der Tante Nutte angesprochen. So wie ich es will, machst du es ja doch nicht, nicht wahr? Na, aber das gibt's ja gar nicht. Komm mit. Versprech's dir, genauso zu machen, wie du willst. Heini geht mit. Das Mädchen fragt, nur also, wie soll ich's machen? Umsonst. Oma, gibst du mir 10 Pfennige für Eis? Nee, du kriegst nicht mehr. Dann gehe ich zu Willi, der hat Masern. Renatin schreit, ich will mein Gesicht nicht waschen. Schämlich, sagt die Oma. Als ich so alt war wie du, habe ich mir das Gesicht 2 Mal am Tag gewaschen. Na und, wie siehst du jetzt aus?